was hier in der Haus. Hallo nach Schwärmer. Wir haben wieder Freitag und es geht wieder ins Wochenende. Und ich bin noch ganz allein, aber ich höre schon was. Wisst ihr was? Ich versteck mich. Ich versteck mich jetzt da hinten. Wenn er kommt, werde ich ihn erschrecken. Ha? Ich glaub, okay, ganz kommt. Ernstes Gesicht. Ganz ernstes Gesicht. Alles, Achtung. Hallo. Er ist wieder gut drauf. Ha? Al. Was ist? Al. Was ist? Wir lieben dich. Nichts. Es ist nur, weil wir dich so sehr lieben. Ich hatte einen lausigen Tag und ich bin übelster Laune. Oh nein. Die Fitnessfrau war im Laden und sagte, sie hätte Größe 5. Ich schaufelte ihren Huf in einen Schuh. Mein Daumen blieb dabei hinten im Schuh stecken. Die wurde hysterisch, sprang auf und galoppierte im Laden herum und zog mich auf dem Boden hinter sich her. Gott sei Dank fiel ein Stück Butter aus ihrer Tasche und ich konnte mich langsam herausfinden. Ah, jetzt müssen wir wieder die alten Schuhverkäufergeschichten anhören, ne? Alles anschnallen, wir heben ab ins Turbo-Mega-starke Wochenende. Are you ready? Ja, noch schwärmer! Hardest time, dance right now! Radio Regenbogen! Mission Control, reporting at 01 hour. We are doing a final check on system 1500. Final check is initiating. Die Gruppe heißt Monoculture und der Song heißt Free. At Sampti Time. Free. 50911. Initiating bit stream correction. We have a positive bitstream correction, and we are now ready for uplink dance smash. Thank you. 22.22 Uhr. Ein echter Knaller, Monoculture. So, und jetzt ist Zeit, dass ich meine Lieblingsblonde... Ja, Kelly, wieso bist du nicht mehr blond? Und ich trage eine brünette Perücke. Ja, wieso? Wieso, fragst du? Ja, genau. Weil man mich ausgewählt hat, etwas öffentlich bekannt zu machen. Was denn? Und ich dachte, das mache ich als eine Brünette, denn Blondinen hält man ja gewöhnlich für dumm. Haha, das ist unsere Kelly. Alles, was ich fürs Leben brauche, lerne ich aus einem Film oder von einem Typen. Yeah! Gehen Sie in die Mitte Ihres Hauses. Es gibt nichts, er kommt, was ihn wirklich aufhalten kann. Das ist total verrückt. Radio. Jetzt. Unser Gewinnspiel. Unser erstes Internet-Gewinnspiel. Yeah. Der Action-Freitag. Unter www.charlie2000.de ins 8. Gästebuch eintragen. Wie heißt dieser Interpret? Das muss jeder Nachtschwärmer wissen, der Tag und Nacht am PC, im Internet hängt. It's a dream. Wie heißt der Interpret dieser Songs? Schon mal, habt ihr schon die neue Al-Bandi-Seite angeguckt von uns? www.albandi.de oder über das Charlie, ist auch ein Klick drin, könnt ihr rüber. Ganz neu. Er freut sich ganz arg. Hört, hört, hört, hört! Ich eröffne hiermit die Versammlung von No Man, der nationalen Organisation der Männer gegen Amazonenmachtausübung. Yeah! Damen und Herren, hier ist sie, die absolute Nummer 1. Die Nummer 1 der Dance Charts, ATP. Don't stop. It's the rich sound. don't stop. Das ist also der aktuelle Dance-Chart Nummer 1. Das ist das neueste Werk von Kai Tresit Production. Das ist der Mellotrex Remix von Wave Shaper. Heute will Al der Behauptung entgegentreten, seine Tochter wäre ein geistiger Tiefflieger. Dabei weiß ich das schon längst. Aber naja, gut, lass mal. Was willst du jetzt machen, Al, dagegen? Ha? Gut, Spätzchen, zuerst sag mir alles, was du über Sport weißt. Ich weiß, dass du 4 Touchdowns in einem Spiel geschafft hast. Ja, das ist ausgezeichnet. Was noch? Golf rückwärts buchstabiert heißt Flock. Naja. Pinball Confusion, so heißt der Song. Machen wir gleich, volle Stunde, aktuelles. Aber nachher geht's gleich wieder weiter mit neuen Songs, mit Gewinnspiel. Und mit Kelly. Ich möchte mir ja immer noch ranmachen, aber er passt auf. Ich komme nicht dran, was ich machen soll. Jetzt will er ja Wissen aufbessern, ne? Aber alle sind gescheitert. Na Kelly, wie war's in der Schule? Damit habe ich einen Lehrer zur Pensionierung getrieben. Und der Nachhilfeunterricht, wie war's da? Ah, oh, den habe ich fertig gemacht. Das ist doch unmöglich, ja? In der nächsten Stunde geht es auch darum, wenn Kellys Mutter zu Kelly sagt: Kelly, gehst du schon wieder an Baustellen entlang schlendern? Wenn es so ist, gib mir 5 Minuten, ich zieh was Scharfes an und komm mit. Sie sich nicht zu früh. Wir kommen wieder. Das kannst du laut sagen. Da bin ich wieder. Music. Stay right where you are. Al, bist du bereit hier? Jetzt kann die Post abgehen! 5, 4, 3, 2, 1, Nachtschwärme Spezial! Sind Sie stark genug? Sind Sie bereit für Action an der Grenze des Unfassbaren? Sagen Sie später nur nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt. Manu Dibango. We'll be right back. 23:08. Hallo Nachtschwärmer. Wie geht's unseren Internetfreunden? Wird schön gesurft? Wir können ja mal auch auf die Radio Regenbogen Homepage, die wird ja ganz neu gemacht. Da werden dann die Moderatoren mit der Bild drin sein. Super. Oder ihr könnt bei mir drauf oder bei lbandi.de. Zum Beispiel auf der No-Mame-Seite. Das ist ja eine Zusammenkunft von Männern wider der Frauenherrschaft. L, kann ich da auch rein? Du hast die ersten Aufnahmebedingungen erfüllt. Wie denn? Den Kauf eines Keuschheitsgürtels bei hellem Tageslicht. Ja, genau. Die Anwesenheit bei einem Julio-Konzert in Perücke und passendem Kostümchen. Fühlst du dich bereit zur dritten und letzten Aufgabe? Nein. Hallo Blondies, hallo Kelly. Warum mögen, oh, das ist jetzt gut bei diesem Wetter vor allem, warum mögen Blondinen Schiebedächer am Auto? Das ist wegen der Beinfreiheit. Genau. Bringen wir noch einen. Einer ist keiner. Okay. Wie schalten die Blondinen nach dem Sex das Licht an? Das geht von allein. Beim Öffnen der Autotür. Jetzt haben wir es, genau, das ist es. Komm, einen noch. Warum nehmen Blondinen die Pille? Nicht wegen der Verhütung, sondern auf diese Weise wissen sie gerade, welcher Wochentag das ist. Hey! Jetzt reicht's. Wir haben 23.06 Uhr. Odyssey of Light, Metal Master. So heißt der Song. Action. Happening here on your Maximum Music Radio Station. A special rhythm. Powerful emotion. I'm looking at the sky. A special rhythm. Das neue Tyler Taucher, Night Shift. Der absolute Hammer. Der absolute Renner. Jetzt kommt's gleich ganz dick. Boing, boing, boing. Your Body gleich. Volle Stunde aktuelles. Rock your body till your body's on fire. Al, wieso bist du so mies drauf? Was ist denn wieder los, ha? Bleib so stehen und werd langsam älter. Ganz am Anfang hast du ganz schlecht aufgelegt. Schon heute Morgen, als ich aufgewacht bin, ist alles schief gelaufen. Das ist doch jeden Tag bei dir so, oder? Schlechten Nachrichten! Ja, und hier ist er, euer Donnerhammer, eure echt ätzende Röhre! Darf ich vorstellen, Charlie! Oh, Mamma Mia! Charlie, nur noch 2 Sekunden! Hallo, Lacho, da bin ich wieder! Abgefahrene Action. Genau! Keine halben Sachen, einfach geil drauf! Alles, was du willst! Es kann wieder losgehen! Wow! New! neue Green Card, Moonfly. 0:09. Und hier geht's ins Wochenende. Manchmal rätselt ihr noch vom letzten Gewinnspiel, und zwar letzten Internet-Gewinnspiel. Da war die Frage, wie heißt das Einkaufszentrum, in dem Al arbeitet? Ja. Komm, Al, gib noch einen Tipp. Das ist eine Ansammlung von Läden mit billigem Plunder, der nur geschmacklose, drittklassige Käufer anspricht. Und da arbeitest du, Al, ha? Ich kann's einfach nicht glauben. Jeder blöde Arsch in der Welt macht Kohle. Da machen wir das ganze Programm kaputt, ha? Der Kerl. Teufel mit diesem Programm. Ich bin ein wenig besorgt, deinetwegen. Du siehst erschöpft aus. Wer, ich? Ich bin topfit. Haben diese Falten eigentlich schon heute Morgen in deinem Gesicht? Ach, kein Scheiß. Ruhe, Al. Du siehst wie 100 aus. Danke. Jetzt schläfst du dich tüchtig aus und wenn du wieder aufwachst, siehst du keinen Tag älter aus als meine Großmutter. Das zahle ich dir heim. Hallo, Leute. Und das nennt ihr alles normal? Wieso? Das ist doch der Sinn der Sendung. Auch für dich, du Arsch. Radio, Regenbogen. Da hilfst du ab. Wir schalten um zum rituellen Studio. Jetzt kommt eine Home Production vom Ronny aus Bietigheim, Kreis Rastatt. den richtigen. Ich sag dir es, du hast absolut den richtigen. Wirklich den richtigen Sender eingeschaltet. Thunder Pussy, The Right, 0 auf 4 und 20. Gleich wieder volle Stunde Nachtschwärmer. Nachher bin ich gleich wieder da. Hallo Kelly. Hallo Kelly, Blondie Schatz. Ratet, was mein geheimer Verehrer mir heute überbringen ließ. Was denn? 12 langstielige Rosen. Al, wie kommt es, dass du mir nie Rosen schickst? Ich mag dich nicht, Peck. Den Song muss ich nachher noch bringen, ne? Ganz klar! Was haben wir schon groß zu verlieren, frag ich euch, Leute. Also, Leute, nicht umschalten. Uah. Auf geht's, Max. Radio von hier mit der besten Musik. Radio Regenbogen. Na, was machst du denn hier? Ich sitze hier und warte auf den Charlie. Wir sitzen hier und warten auf den Charlie. Tür aufgeht, ist das der Charlie? Die Tür geht auf. Wer kommt herein? Das darf doch nicht wahr sein. Das ist doch Matthias Reim. Ich hab geträumt von dir. Nein, Gott, aber ich sitze hier und wart nur auf den Charlie. Die Tür geht auf. Ist Charlies Frau. Blau, aber ich sitze hier und warte auf den Charlie. So, Nachtschwärmer, da bin ich wieder. Wer ist da noch? Bundy! B-U-N-D-Y, L. Bundy. Gewinner der Stadtmeisterschaft 66, 4 Touchdowns. Und ich spreche nicht von einem Jahr. In einem Spiel. Vergiss es. Achtung, den ganzen Abend Hochspannung. Hochspannung, den ganzen Abend. Attacke in die letzte Stunde hier. Jetzt ist der Bär los. Spaß nonstop. Das ist DJ Econ. Wir haben 1 Uhr und 9. Heute ist er länger machen, als ich gedacht habe. Also, was gibt's? Da war diese Frau, die heute in den Laden kam und jedes einzelne Paar Pumps anprobieren wollte, die wir hatten. Und uns dann erklärte, dass sie nur mal schauen wollte. Und als sie im Gehen war, hat ihr jemand mit einem Schuhgröße 46 in den Arsch getreten. Rate mal, wer es war. Ja. Ja, mach schon mal. Das ist doch nicht normal, oder? Da hilft nur noch die Flucht. Ja, genau. Flüchte in ein anderes Land. Wir schalten um nach China. Lang, Singapur. Denk, mein Gott. Sing zu. Ha, gut. In. Lung. Warum schon DJ Test.

So, langsam bin ich gleich mal gespannt, wer mir hier 5 Interpreten sagen kann. Das waren alles Knaller Nummer 1 Songs aus alten Tagen, sozusagen. Mal schauen im Auto der Roland Holzapfel aus Böblingen. Roland, bitteschön. Also, fangen wir mal mit dem letzten an, das war Village People. Recht? Nein? War es das letzte? War das, nicht Village People. Das ganz letzte war nicht Village People. Aber mach weiter mal. Dann war dabei. Jetzt fallen mir alle wieder nicht mehr ein, du. Das ist nicht schlecht. Fallt da keiner mehr ein? Nee, leider nicht. Es waren so viele alte, bekannte Lieder. Jetzt ja. Müssen wir durch die Musikanten raten. Aber tut mir leid, dann pass ich mal. Mach nix. Tschüss. Ja, servus. Roland. Also, ich darf es erraten, das letzte war Patrick Hernandez mit Born to be Alive. Born to be Alive. Da wird die Zeit jetzt eng für mich. Wir haben 1.56 Uhr. Ich glaube, ich kann niemand mehr reinnehmen. Al, was ist da wieder los? Da rumort's wieder bei denen. Schatz, würdest du bitte ruhig liegen? Ich versuche mir verzweifelt vorzustellen, du wärst ein anderer. Der Action-Freitag. Das reicht nicht mehr ganz, wenn wir Gewinnspiel reinnehmen, weil jetzt gleich ich hier weg bin. Alle noch ein schönes Wochenende bei diesem wunderbaren Wetter, das da kommen soll. Freitag gibt's Power, dass es kracht. Das Nachtschwärmerwetter von hier, nachdem sich